betrachtet, wird das Bild etwas schummrig. Wer hat den Schauer beachtet, wenn die Masse herumliegt? Weil die Klasse nur stumm siegt, fällt sie oft keinem auf. Das wird unser Gebiet, so nimmt das Lied seinen Lauf. Bei jedem kleinen Einkauf stellt sich heute die Wahl: Lege ich einen Schein drauf oder riskiere den Skandal? Denn der Betrug ist fatal, egal was man auch isst. Sie punchen alles zusammen, weil der Bauer es frisst. Hab das Bedauern vermisst, bei jedem neuen bekannt werden. Jeder hat sich verpisst, wenn unsere Kinder es dann erben oder Behinderte sterben, weil sie diesen Müll fressen. Kurzfristiges Denken für zu gewünschten vergessen. Es geht um künftige Menschen, was sie zukünftig essen. Nicht um Geld und Profit, sondern vernünftiges Ermessen. Ich scheiß aufs Kräftemessen von den großen Konzernen. Will mich weder mästen noch Chemiekonserven. Das Bild verändert sich, wenn man's genauer betrachtet. Es wirkt es so gefährlich, womit der Dauer entwaffnet. Erst nach dem Schauer beachtet man die Kleinigkeiten, die kleinen Feinheiten, die die Fastwahrheiten zeigen. Das Bild verändert sich, wenn man's genauer betrachtet. Es wirkt es so gefährlich, womit der Dauer entwaffnet. Erst nach dem Schauer beachtet man die Kleinigkeiten, die kleinen Feinheiten, die die Fastwahrheiten zeigen. Genauer betrachtet wird das Bild manchmal deutlich. Du hast alles beachtet, doch das System täuscht dich. Wenn es mich und euch bricht, dabei geschickt herumtrickst. Von Freiheit und Gleichheit sprich, bis du es nicht mehr blickst. Und auch du dich verstrickst, weil du ihre Lügen glaubst. Alle arbeiten zusammen, weil du es gemütlich erlaubst. Unermüdlich verstaubst, denn das Leben fordert viel. Und dein monatliches Ziel ist ein Lohn in diesem Spiel. Hast ein großartiger Deal, na gut, mach so weiter. Lass sie die Fäden ziehen, schufte für die Karriereleiter. Wir leben sicher und heiter, denn die Kameras da draußen schützen uns vor Asylanten, die aus Banden herumlaufen. Hast du auch Angst vom Schnaufen? Denn das ist ihr Plan. Angst macht dich gefügig, während sie den Bentley fahren. Vor vielen Dieben warnen, bleibst du lieber daheim. Wir überlassen ihnen Wahlen, die wahre Macht ist geheim. Das Bild verändert sich, wenn man's genauer betrachtet. Es wirkt so herrlich, womit der Dauer verachtet. Erst nach dem Schauer beachtet man die Kleinigkeiten, die kleinen Feinheiten, die die Fastwahrheiten zeigen. Das Bild verändert sich, wenn man's genauer betrachtet. Es wirkt so herrlich, womit der Dauer verachtet. Erst nach dem Schauer beachtet man die Kleinigkeiten, die kleinen Feinheiten, die die Fastwahrheiten zeigen. Jeder trägt ein zweites Gesicht. Sieh in den Spiegel, erkennst du dich? Hinter Fassaden aus Farben und Make-up rennen, versuchst du zu blenden und dich zu ändern. Jeder trägt ein zweites Gesicht. Sieh in den Spiegel und sag, erkennst du mich? Ich geb hier alles, damit du mich so siehst, wie ich im Innern bin, bevor du mir entfliehst. Das Bild verändert sich, wenn man's genauer betrachtet. Es wirkt so ehrlich, womit der Dauer entmachtet. Erst nach dem Schauer beachtet man die Kleinigkeiten, die kleinen Feinheiten, die die Fastwahrheiten zeigen. Das Bild verändert sich, wenn man's genauer betrachtet. Es wirkt so ehrlich, womit der Dauer entmachtet. Erst nach dem Schauer beachtet man die Kleinigkeiten, die kleinen Feinheiten, die Fastwahrheiten zeigen. Genauer betrachtet war mein Bild wohl verkehrt. Diese Beziehung hat mich wirklich Großes gelehrt. War so sehr geehrt, dass du dich für mich interessierst. Dass ich wirklich glaubte, dass du dich in mir verlierst. Nicht weiter erfrierst, ja, ich wollte dich retten. Heute liege ich allein, leiden am Boden in Ketten. Will mich so sehr verstecken von mir selbst und der Welt. Wollte ich vorher entdecken, jetzt bleibt nichts, was noch zählt. Am Ende ist Licht verschmäht, denn ich war der Pausenclown. Verflixt und zugenäht, jetzt glaube ich es kaum. Mich dauernd aufzubauen, kostet mich so viel Kraft. Mit Power drauf zu hauen, doch ich bin zu geschafft. Für diesen Befreiungsschlag mein letztes Aufbäumen, um in einem Aufwasch mein Leben aufzuräumen. Ich muss aufhören zu träumen und genauer hinsehen. Andauerndes Verleugnen hilft nicht aufrecht zu stehen. Das Bild verändert sich, wenn man's genauer betrachtet. Es wirkt so beschwerlich und mit der Dauer entlastet. Erst nach dem Schauer beachtet man die Kleinigkeiten, die kleinen Feinheiten, die uns Gemeinsamkeiten zeigen. Das Bild verändert sich, wenn man's genauer betrachtet. Es wirkt so beschwerlich und mit der Dauer entlastet. Erst nach dem Schauer beachtet man die Kleinigkeiten, die kleinen Feinheiten, die uns Gemeinsamkeiten zeigen.